Wurde dazu geführt, dass sich 8 Millionen Menschen die Frage stellten, wie sie morgen in einer zerstörten Schöpfung leben und überleben wollten, sagte Meister in der Marktkirche Hannover. Tief in dieser Frage stecke die Frage nach Gott. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, erklärte in München, im Zentrum der Sorgen stehe bei vielen das Wohl des Planeten. Die Demonstrationen gerade junger Menschen hätten aufgerüttelt, so Marx. Wer Gottes Botschaft ernst nehme, müsse sich für das Wohl der Menschen und der Umwelt einsetzen und dürfe nicht mehr nur das eigene Ich oder die eigene Nation sehen und die eigenen Interessen im Sinn haben. Berlin. Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache zu mehr Zivilcourage aufgerufen. Was die Demokratie brauche, seien selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger mit Tatkraft, Zustand und Solidarität, sagte Steinmeier in seiner Rede, die morgen Abend gesendet wird. Insbesondere nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle gehe es darum, als Gemeinschaft zusammenzuhalten, betonte der Bundespräsident. Zugleich forderte er die Menschen zu mehr Respekt und Zuversicht auf. Seit 30 Jahren lebten die Deutschen in Einheit, Freiheit und Demokratie. Das dürfe aber nicht als selbstverständlich genommen werden. Steinmeier wandte sich außerdem gegen Kritik, wonach es in Deutschland nicht genug Meinungsfreiheit gäbe. In diesem Jahr sei viel miteinander gesprochen und gestritten worden. Damaskus. Bei Bombardements durch russische Kampfflugzeuge sind im Nordwesten Syriens offenbar mindestens 10 Zivilisten getötet worden, unter ihnen 6 Kinder. Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, russische Kampftrupps hätten eine Schule angegriffen, in der Flüchtlinge untergebracht waren. Die Bomben seien im Osten der Provinz Idlib niedergegangen. Idlib ist die letzte große Rebellenhochburg des Landes. Seit April versuchen Truppen der Regierung von Präsident Assad mit Unterstützung Russlands alle Gebiete in Idlib und in der Nachbarprovinz Hama unter ihre Kontrolle zu bringen. Anfang Dezember haben sie die Angriffe verstärkt. Durch die Kämpfe mussten nach Angaben der Vereinten Nationen seit Beginn der Offensive schätzungsweise 400.000 Menschen ihre Heimat verlassen. Aktuell warnen die Vereinten Nationen vor einer neuen Flüchtlingswelle. Hongkong. In der chinesischen Sonderverwaltungszone haben sich regierungskritische Demonstranten und Sicherheitskräfte gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert. Tausende schwarz gekleidete Demonstranten gingen auf die Straße, errichteten nach Angaben der Polizei Straßensperren und beschädigten Verkehrsampeln. Zudem kam es zu Protestkundgebungen in mindestens 5 Einkaufszentren, die ebenfalls gewaltsam eskalierten. Die Polizei ging mit Tränengas, Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor und nahm mehrere von ihnen fest. Die Protestbewegung hatte für die Weihnachtstage zu Aktionen besonders in Shoppingbezirken aufgerufen. Paris. In Frankreich überschattet das streikbedingte Chaos im öffentlichen Verkehr auch die Weihnachtsfeiertage. Auch heute verkehrten nur 40% der TGV-Schnellzüge regelmäßig, wie die Verkehrsgesellschaft SNCF mitteilte. Zehntausende Franzosen, die Feiertage mit ihren Familien verbringen wollten, saßen wegen ausfallender Züge fest. Trotz eines Appells von Präsident Macron wollen die meisten Gewerkschaften die Streikaktionen bis Ende des Monats fortsetzen. Die Zustimmung in der Bevölkerung für den Streik sinkt langsam. Das Wetter. In der Nacht kompakte Wolken und wiederholt Regen, sowie später von Nordsee und Elsässer einige Regenschauer bei Tiefstwerte von 6 bis 3 Grad. Morgen zunächst viele Wolken und örtliche Regenschauer, später Übergang zu freundlichem Wetter, Höchstwerte 5 bis 9 Grad und die weiteren Aussichten. Am zweiten Weihnachtstag grau und trüb, nach Norden hin freundlicher, maximal 5 bis 8 Grad. Am Freitag sind viele Wolken unterwegs und nach Südwesten hin gibt es etwas Regen bei 3 bis 8 Grad maximal. Das waren die Nachrichten. Der Schiffe und das Läuten der Glocken. Hier ist der Norddeutsche Rundfunkdienst an der Info. Gruß an Bord an Heiligabend. Zum ersten Mal ausgestrahlt 1953 in diesem Jahr, also zum 66. Mal. Wir grüßen Sie alle, die uns jetzt zuhören, auf See oder am Land. Wir sind Uke Bandixen und Birgit Langhammer. Und wir sammeln und senden die Grüße direkt aus dem Hamburger Hafen, aus dem Buchgraben und später aus dem Kulturspeicher in Bier. Zu hören ist diese Sendung im Radio, online und erst auf Kurzwelle. Frohe Weihnachten Ihnen allen. Zu Gast sein dürfen im Duckdarm der Seemannsmission im Hamburger Hafen beim Hausherrn Jan Oltmanns. Herr Oltmanns, Weihnachten für andere da zu sein, das wäre für Sie auch jung auch schon normal. Sie kommen aus einer Pastorenfamilie. Das ist richtig. Also wir sind als Kinder auch schon zu Obdachlosen gefahren und zum Beispiel auch in meiner Adventszeit die Seemannsmission besucht in Emmen, in dem Welthafen in Afrika. Und das war mein erster Kontakt eben mit der großen weiten Welt. Und ja, das habe ich gepackt und mittlerweile bin ich 63 und immer noch für diese Leute da. Denn Sie haben Jahre später dann hier den Duckdalm mit aufgebaut. Wie viele Gäste so um und bei sind inzwischen wohl schon hier gewesen? Naja, wir haben im September letzten Jahres den 1.000.000. Gast empfangen dürfen, einen indischen Elektriker. Und ja, da sind wir stolz drüber, dass wir immer noch eine sehr hohe Zahl von Seeleuten für unsere Arbeit hier begeistern können, dass sie also immer noch gerne kommen. Und wer draußen in das Gästebuch guckt, der sieht einfach, wie dankbar die Seeleute dafür sind, dass sie hier in Hamburg Landgang haben können. Wollen Sie doch mal erklären, was passiert denn hier in der Mission? Sie haben gesagt, Sie sind wichtig und Sie sind Anlaufpunkt, aber was konkret helfen Sie hier oder können Sie anbieten? Das Erste ist, dass wir die Seeleute eben von jedem Platz im Hamburger Hafen kostenlos abholen mit unseren Bussen und dass wir hier kostenloses Wi-Fi anbieten, sodass die Seeleute nach Hause ruckelfrei skypen können, auch ihren Familien zeigen können, wo sie jetzt gerade sind, auch mit wem sie gerade zu tun haben. Und das ist dann das erste Stündchen, was sie hier verbringen. Das muss dann mit zu Hause verbracht werden sozusagen. Und dann kann man hier bei uns, das sieht man heute nicht, weil hier die Billardtische heute nicht stehen, die sind hier drunter, man kann hier Billard spielen, das kann man auf dem Schiff nicht. Und wir haben jede Menge Möglichkeiten, auch den Menschen zu helfen, wenn sie in die Stadt wollen, dass wir sie zum Bus fahren oder dass wir sie zur S-Bahn fahren oder zum alten Elbtunnel, dass sie gemütlich rüberlaufen können durch diesen wunderschön renovierten Tunnel. Hafenbetrieb ist ja wirklich rund ums Jahr, das ist ähnlich wie Fischmarkt. Also gibt es auch an Weihnachten. Wie sieht der Weihnachtsabend hier im Duckdalben aus? Kommen ja auch viele unterschiedliche Religionen zusammen. Normalerweise sind die überwiegenden Gäste Filipinos und die sind ja, wie wir wissen, fast alle Christen. Aber es gibt natürlich auch Abende, wo Ägypter hier sind oder Menschen, die deutlich einen muslimischen Hintergrund haben. Es gibt auch eine Menge Orthodoxen, für die dann der Weihnachten ja erst am 6. Januar stattfindet. Also es ist so eine bunte Mischung und gerade zu Heiligabend kommt eben auch eine bunte Mischung aus Landratten und Seeleuten zusammen, die hier gemeinsam Gottesdienst feiern und dann hinterher hier in diesem Raum ein Indoor-Barbecue veranstalten. Wir nennen das Raclette, aber die Filipinos sagen Indoor-Barbecue. Also, ihre Seeleute können wir jetzt nicht drücken, dafür ist die Sendezeit zu kurz. Aber erinnern Sie sich vielleicht an eine Person, an die Sie jetzt speziell denken in diesen Tagen und die Sie jetzt kaufen wollen, Herr Oppen? Also ich würde Juri grüßen von der TTC, der gerade vorgestern ein herrliches Kompliment an uns und die ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter in unser Gästebuch geschrieben hat, worüber ich mich sehr gefreut habe, die uns alle sehr gefreut haben. Und ja, der möchte doch bitte ein schönes Weihnachtsfest haben und heil und gesund wiederkommen. Und ihn möchten wir grüßen, genauer gesagt möchte das seine Freundin Tatjana Tomin, die sitzt hier direkt neben mir. Und sie haben uns geschrieben vorher, dass sie uns wirklich schon ganz lange kennen. Wie lange? Oh, ewig lange, seit ich 12 bin, haben wir uns kennengelernt. Aber Sie sind noch nicht lokal, seit Sie 12 sind, oder ich will da nicht ins Detail gehen? Nee, tatsächlich waren wir bis vor 3,5 Jahren beste Freunde. Und dann hat es Mann. Und da sitzen Sie hier, wunderbar. Sie haben uns geschrieben, dass er am 10. Januar wiederkommt. Wie wird das werden? Feiern Sie ein bisschen Weihnachten nach oder ist das eher so ein Wiedersehen? Haben Sie ein paar Geschenke mitgegeben? Also er kommt am 15. Januar. Oh, Verschiebung, ja. Ja, am 10. Januar habe ich noch Geburtstag. wir werden Weihnachten dieses Jahr ein bisschen verschieben und Mitte Januar ein paar Geschenke und am Baum finden. Und jetzt können Sie auch mit ihm sprechen quasi. Gut am Bord. Jetzt gehört das Mikrofon Ihnen, kann man sagen. Ich halte es trotzdem fest. Hallo, mein Schatz, hier ist Tati. Dieser Gruß geht an meinen Halsbärmann, Philipp, und seine Crew auf der Glasgow Express. Ich wünsche euch auf hoher See, mitten auf dem Atlantischen Ozean, einen wundervollen und ruhigen Weihnachtsabend mit viel Spaß und guter Laune. Mitte Januar können wir uns endlich wieder in die Arme nehmen. Und du weißt ja, das ist ein Insider, Liebe ist stärker als der Ozean. Hinter dem Horizont warte ich auf dich. Frohe Weihnachten, ich liebe dich. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass in diesem Jahr der erste Bürgermeister der Hansestadt Hamburg bei uns ist, Dr. Peter Tschentscher. Herzlich willkommen. Hallo. Weihnachtszeit zu Ende des Jahres ist natürlich auch immer Zeit, ein bisschen Fazit zu ziehen. Wie haben sich Hamburg und der Hafen 2019 entwickelt? Also ich glaube ganz gut. Hamburg sowieso, aber auch der Hafen, der ja ein schwächeres Jahr hinter sich hatte, hat in diesem Jahr wieder Fahrt aufgenommen. Wir haben wieder höhere Umschlagszahlen, es gibt wieder mehr Schiffsanlauf, es gibt jetzt die Elbvertiefung, die ja sehr wichtig ist für die großen Schiffe. Und insofern gibt es sehr, sehr viel Hoffnung, dass der Hafen eine großartige Zukunft hat in Hamburg. Ein schwieriges Thema sind ja tatsächlich die eben auch schon angesprochenen Kreuzfahrer tatsächlich. Auf der einen Seite Publikumsmagnet, das macht einen Hafen natürlich auch aus. Viele lieben die großen Schiffe, wir alle das Ein- und Auslaufen, die Schiffshafen, aber es gibt eben auch Kritik. Hamburg veranstaltet immer mehr Kreuzfahrt-Events. Wie beurteilen Sie das oder wo kann man da nachjustieren? Na, jetzt werden gar nicht unbedingt viel mehr, aber es gibt natürlich immer eine große Aufmerksamkeit. Die Cruising Days, die wir vor kurzem hatten, sind ja ein Magnet auch für die Hamburgerinnen und Hamburger, die dann gerne mal in ihren Hafen kommen und beeindruckt sind von der Größe und der Pracht dieser Schiffe. Aber viele sagen eben, es muss auch umweltfreundlicher gehen und deswegen sind wir jetzt auf dem Kurs, dass wir alle Kreuzfahrtterminals mit Stromtechnik ausstatten. Die Reedereien machen das auf der Schiffsseite und es gibt ja schon die erste Reederei, die verkündet hat, dass sie in wenigen Jahren komplett klimaneutral werden will. Und deswegen brauchen wir diese Technik und die Wirtschaftlichkeit der Anlagen und darüber haben wir uns jetzt auch verständigt mit der Bundesregierung. Da ist also noch einiges zu tun. Der Blick voraus auch. Eine ganz andere Frage, Herr Tschentscher. Wie feiert eigentlich ein erster Bürgermeister Weihnachten? Also so gemütlich wie hier. Wir essen sehr schön und gehen dann natürlich in die Kirche. Und dann gibt es einen sehr besinnlichen, ruhigen Abend mit hoffentlich schönem Winterwetter. Herr Tschentscher, traditionell in einer Sendung, die Gruß an Bord heißt, möchten wir natürlich auch Ihre Grüße gerne in die Welt senden. Ja, ich grüße natürlich sehr gerne alle Seefahrerinnen und Seefahrer, die unterwegs sind, vor allem die, die nicht zu Hause sein können. Ganz besonders grüße ich diejenigen, die aus Hamburg kommen und auf der weiten Welt unterwegs sind. Denken Sie an Ihre wunderschöne Heimatstadt und verbringen Sie wunderschöne Weihnachtstage, ein frohes Fest von Ihrem ersten Bürgermeister aus Hamburg. Alles Gute. Die Musik, die wir schon ein bisschen gehört haben in dieser Ausgabe von Gruß an Bord, die kommt von der Sängerin Anne Fleur Schoch und ihrer Band. Und zwar von Charlotte Ortmann an Saxophon, Clemens Klusen an der Gitarre, Jonas Böker an Schlagzeug und Ralf Klünsmann am Kontrabass. Vorher aufgezeichnet und noch ist der Gutste daheim. Ja, ich bin auf dem Weihnachtsmarkt. Aber noch die Freundin. Ich bin gerade mit meiner Schwester am Weihnachtsmärchen. Und darf man das in der Vorweihnachtszeit? Ein bisschen Luschern ist erlaubt, oder? Weil jetzt kommen nämlich Grüße an wen eigentlich? Weil wir sind Marie Hess und Hedda Meyer zu Huberbe. Herzlich willkommen. Ja, wir grüßen Helge Prange, der gerade jetzt zu Weihnachten dann auf der Tom Sawyer von TT landet. Das möchten wir ihm mitgeben auf den Weg. Also, liebe Grüße, Helge. Ich hoffe, dass die Überraschung geklappt hat und er es vorher nicht mitbekommen hat. Und ich freue mich ganz doll, ihn grüßen zu dürfen. Nächstes Jahr werden wir heiraten. Und ich freue mich auch schon, da ich Silvester hinterherfliege und wir dann Silvester gemeinsam an Bord feiern können und wir dann wieder zurück nach Rostock fahren und wir da dann gemeinsam am 4. aussteigen werden. Ist er denn das erste Mal weg? Nein, er ist schon einmal weg gewesen. Ich habe zu Hause 3 Seemänner. Irgendeiner fehlt immer. Und von daher ist das nichts Ungewöhnliches bei uns. Haben Sie denn nicht als Mutter schon bei der Berufswahl mal versucht, so ein bisschen einzuwirken? So, hey, es gibt ja auch total tolle Jobs an Land. Natürlich, vor allen Dingen, weil mein Mann und ich beide uns bei Seefahrt kennengelernt haben. Und haben wir gesagt, naja, ein Kind von uns wählt den Beruf bei der Seefahrt. Hat leider nicht geklappt. Wie haben wir das vorbereitet? Ja, ich wollte einfach dann auch einmal Grüße senden. Liebe Helge, Papa und ich wünschen dir ein frohes Fest an Bord. Und es ist wie immer, einer fehlt zu Weihnachten, das ist ja nichts Neues, aber wir werden im Januar dann einfach das Ganze zusammen einmal nachholen. Und vor allem, ich glaube, deine kleine Nichte, ja, wird es ganz toll finden, nochmal Knöpfchen mit Papier durcheinander schmeißen zu können. Ja, wir wünschen dir und auch deinen Kollegen an Bord ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und jetzt erzähle ich die Worte. Grunde eine vollkommen unglaubliche Geschichte. Und jedes Mal, wenn ich da wieder drüber nachdenke, wird sie eigentlich unglaublicher. Vier Frauen rudern über den Atlantik und zwar jetzt gerade ganz genau, das ist kaum zu glauben. Es stimmt aber, denn Katharina Streit, Maike Ramuskat, Stefanie Kluge und Timna Bicker sind das. Sie nehmen teil als erstes deutsches und als erstes Frauenteam an einer Ruderregatta, die es seit einigen Jahren gibt. Und in doppelter Weise betroffen ist Sascha Kluge, der hier bei mir sitzt. Er ist nämlich der Vater der einen Ruderin und der Ehemann der anderen. Sie wirken aber ganz ruhig. Oder täuscht das? Machen Sie sich große Sorgen? Nein, ich mache mir tatsächlich keine großen Sorgen. Ich hatte das Glück, am Start in La Gomera dabei gewesen zu sein. Und wir hatten vorher ein paar Tage, die wir schon da waren. Und hat nochmal eine ausgiebige Einweisung des Veranstalters für die Familie und für die Angehörigen, für Freunde. Das macht einen sehr, sehr routinierten, durchdachten, sicheren Eindruck, muss man sagen. Also, dass ich sehr beruhigt habe, weil ich auch wieder jetzt in Hamburg bin und weiß, dass sie maximal gut betreut sind. Es ist bisher, finde ich, aber bei Jan Stadt keiner irgendwie ums Leben gekommen. Es mussten sicherlich schon einige Ruderer gerettet werden und Boote auch aufgegeben werden, aber das ist eher ein geringer Prozentzahl. Die meisten schaffen das, die meisten kommen auch in Antigua an. Das ist das Ziel nach 3000 Seemeilen und haben die tatsächlich ihr Leben bestanden. Ja, der Gruß an Bord ist, der überbringen wir quasi natürlich jetzt über das Radio, aber die haben jetzt natürlich kein Radio an Bord, aber die kommunizieren irgendwie anders mit denen. Wie machen sie das? Es gibt Satellitentelefone, man kann also im Zweifelsfall telefonieren. Du hast auch vorher abgesprochen, dem individuell, was der zum Beispiel für Informationen haben möchte, aber dir kann ich helfen. Also, man belastet die nur. Also, das kann ich schon sagen. Sie können ihrem Alter nicht helfen, es bringt nichts, wenn man denen sagt, ja, das Kind ist irgendwie gerade krank oder, deine Geschwister, geht's nicht gut oder rund muss zum Arzt oder sowas, ist völlig egal, weil die nicht helfen können. Ich hoffe mal, dass die sich mal melden werden und mal sagen, es hilft uns im Moment mal, eure Stimmen zu hören oder mal einfach mal ein Lebenszeichen von uns zu geben oder dass dann ihr Alter dann nochmal sich austauscht, aber das muss eher von der Seite kommen, glaube ich. Ist jetzt Zeit für Ihre Grüße, wenn Sie grüßen. Ja, ich möchte natürlich grüßen. Also ich grüße natürlich das ganze Team, Frauen. Ihr seid gut drauf, die Krankheit ist hoffentlich jetzt besser geworden bei allen. Und ich denke natürlich ganz viel an euch und natürlich vor allen Dingen an Steffi und Timna, meine Frau und meine Töchter. Und ich freue mich darauf, euch im Januar hier wieder in den Arm halten zu können. Dankeschön, Herr Kluge. Und ich rutsche ein bisschen weiter. Willkommen mit Herrn Kluge ist das Ehepaar Glowig aus Hamburg vom Landesruderverband. Und ich weiß, dass Sie nicht alleine, sondern mit ganz vielen Mitschiebern und immer mitgucken, wo die vier gerade sind. Wie machen wir das? Ja, es gibt letztlich einen Tracker im Internet, wo man die 35 Boote nachgucken kann, wo die stehen und wie es funktioniert. Ob dann da irgendwie über Ströme oder Wind im Kreise gedreht wird oder irgendwelche anderen Dinge da sind. Also es gibt neben dem, was der Sascha Kluge eben erzählt hat, eben auch die Möglichkeit, ohne direkt zu kommunizieren, ein Stück weit mitzutreten. Hallo, wir machen das morgen Abend als erstes und als letztes. Genau, morgens als erstes gucke ich nach, ob sie die Nacht gut überstanden haben. Und abends gucke ich dann auch nochmal nach, wie weit sie den Tag gekommen sind. Und das ist schon ganz schön spannend, da mitzuweben. Ich möchte natürlich auch die vier Mädchen ganz, ganz doll grüßen. Ich wünsche euch viel Kraft, dass ihr auf den nächsten Teil der Strecke schafft, dass ihr Weihnachten ein paar Ruderschläge aussetzt und Zeit habt, an zu Hause zu denken. Und für euch fröhliche Weihnachten zu haben. Und ihr schafft das, das wissen wir ganz genau. Da schließen wir uns alle an. Herzlichen Dank. Wenn Sie uns jetzt zuhören und Sie sind zweiter Offizier auf einem Riesencontainerschiff im Pazifik und Sie heißen Adrian, dann gehen die folgenden Grüße an Sie. Adrian, wir grüßen dich ganz, ganz toll. Wir freuen uns schon, wenn du im Januar wieder zu Hause bist. Und wir machen natürlich auch eine kleine Feier. Ich fühle dich ganz toll gedrückt von uns. Wir haben dich alle lieb. Familie Ludwig ist hier versammelt und Papa Ludwig grüßt natürlich auch. Ja, Adrian, ich grüße dich ganz lieb und eine schöne Schicht und wir freuen uns schon jetzt auf Ende Januar, wenn du wieder bei uns bist. 2020 wird ja das große Hochzeitsjahr. Guck mal, Adrian, wir kennen uns zwar nicht, aber ich kenne schon deinen Schwager, also bald Schwager. Hi, Adi. Ja, geht los. Und zum Glück ist er dann da, wenn das losgeht, wenn er hofft. Und das ist natürlich großartig. Einer muss ich doch nochmal zurück, Frau Ludwig. Weihnachten ohne Adrian, was ist denn anders? Wir haben es gerade vorher ja schon gehört, da fehlt einer. Ja, dein Witz, dein Charme, da fehlt. Gesagt, festgefroren ist und das mit voller Absicht. Das Expeditionsschiff Polarstern ist ja Ende September ausgelaufen zu einer spektakulären Mission, dazu gleich mehr. Zunächst haben wir es aber von Größe erreicht von der 2,5 mal 3,5 Quadratkilometer großen Eisscholle. Ich bin Christian Haas, ich bin mehr als Forscher und hier an Bord der wissenschaftliche Verarbeiter auf der Polarstern während des Mosaikprojektes. Wir möchten ja untersuchen, wie sich das Eis und die Luft und das Wasser darunter und darüber im Laufe des gesamten Jahres verändern und miteinander wechselwirken. Und das kann man nur, wenn man tatsächlich das ganze Jahr da ist. Und jetzt im Winter sind unsere Messungen besonders interessant, weil fast noch niemand um diese Jahreszeit so nah am Nordpol solche genauen Messungen machen konnte. Zuallererst grüßen wir unsere Kollegen auf der Kapitän Dranitzin, die sich ja immer noch auf der Rückfahrt befinden und Weihnachten auf diesem russischen Schiff verbringen werden. Wir grüßen natürlich alle unsere Familien, aber ich glaube, in dieser besonderen Situation ist es auch wichtig und natürlich ein toller Gedanke, dass wir auch alle anderen an Land grüßen, die auch an Weihnachten arbeiten, um uns von zu Hause aus weiterhin die logistische und informelle Unterstützung zu geben. Und natürlich grüßen wir auch unsere Kollegen auf der Neumayer Station in der Antarktis und auf der AVIPEF-Station in New Orleans und in Spitzbergen, die ja gleichermaßen auch an Weihnachten ihre Forschung fortsetzen. Die Küche gibt sich ganz besonders Mühe an Weihnachten. Aber was genau es gehen wird, das kann uns besser unser Koch Sven erzählen, an den ich mal eben übergebe. Mein Name ist Sven Schröder und ich bin der Küchenchef hier auf dem Polarstern. Wir werden Heiligabend, so wie wir es eigentlich aus dem Norden kennen, Bockwurst und Kartoffelsalat werden wir machen. Am ersten Feiertag geben wir uns ja ein bisschen mehr Mühe. Da gibt es als Vorsuppe eine Kürbiscreme-Brûlée. Dann wir machen dann eine Gänsekeule, Rotkohl mit Klößen und Kartoffeln, eigentlich ganz klassisch, schöne Süßchen dabei. Und als Dessert nachher ein Bratapfelragout mit Vanilleeis. Und ja, am zweiten Tag werden wir dann Date machen. Dann grüßen werde ich natürlich meine Familie in Bremerhaven, meine Freunde und Bekannte natürlich und meine Jungs vom Segel von der Sunbird Crew aus Bremen. Und ja, allen einen schönen Weihnachten. Ich bin Thomas Krause, bin an Bord der zweite Steward und grüße meine Familie in Rostock und ebenfalls sende ich Grüße an meine wundervolle Frau nach Lübeck. Jeder feiert Weihnachten natürlich anders und hat andere Erwartungen an Weihnachten, aber grundsätzlich erlauben wir uns auch mal einen Tag Pause und wir machen eine kleine Feier und dann gibt es tolles Essen und abends setzen wir uns zusammen, um ein bisschen Youth Club zu machen und vielleicht ein bisschen zu musizieren und eigentlich ist das sehr feierlich und eine schöne Pause im Arbeitsalltag. Das waren die Grüße, die uns schon direkt von der Polarstern erreicht haben. Wir haben gerade gehört, wie es dazugeht. Ich finde, es klingt sehr weihnachtlich. Bei mir ist Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts aus Bremerhaven. Herzlich willkommen. Hallo. Obwohl ich davon muss ich das ja klar machen, dass es eine solche Expedition in diesem Ausmaß, mit dieser Beteiligung noch nie in dieser Form gegeben hat. Ich habe gelesen, 126 Jahre ist es her, dass Richard Nansen mit der Fram sich hat einfrieren lassen und mit dem Eisdrift quasi sich fortbewegt hat. Und jetzt in dieser Form ist das erste Mal, dass man so dicht an den Nordpol rankommt. Sie haben die Verantwortung dafür. Ich frage mal, schlafen Sie ruhig? Ja, ich denke schon viel drüber nach und muss auch jeden Tag, wie wir es eben von den Ruderern gehört haben, gleich nachgucken, wo sind die, ist alles in Ordnung. Wir haben eine App, wo jeder sich zuschalten kann zu dieser aufregenden Drift-Expedition. Jeden Tag ein Bild und ein bisschen Geschichte und auch die Daten, wie kalt ist es da eigentlich, weht da starker Wind, was ist eigentlich mit dem Ozean los, wird dort geschrieben und man kann umschalten auf die Fram-Expedition von Fridtjof Nansen und vergleichen, wie ging es den Menschen eigentlich vor 127 Jahren und findet viele Parallelen dann wieder, weil eben diese fremden Regionen unseres Planeten Erdes zu erforschen, das kann man sich wirklich so vorstellen, dass wir damit lange nicht fertig sind und so wie Fridtjof Nansen überhaupt gezeigt hat, da oben ist kein Kontinent, das ist ein eisbedeckter Ozean und wie tief der ist, so sind wir dabei, eine der größten Fragen überhaupt zu klären, was hat das Klima am Nordpol eigentlich mit unserem Wetter hier zu tun und umgekehrt, wie wirken wir Menschen hier fern auf den Nordpol? Frau Boetius, ich will das nochmal eben nachzeichnen. Also im September ist das Schiff losgefahren, das Nordnorwegen, glaube ich. Dann hat man sich einfrieren lassen, aber vorher musste man eine passende Scholle finden. Also eine, die auch groß genug und stabil genug ist. Das klingt ein bisschen nach praktischem Immobilienmarkt. Wonach muss man da suchen? Ja, das war wirklich auch dramatisch, dass gerade dieses Jahr in der Zeit, also im Herbst, war es ja dieses größte Meereisminimum für einen Herbst, für September, Oktober, den wir Menschen seitdem wir überhaupt Satellitenaufzeichnungen haben, festgestellt haben. Und das alles, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, ist eben menschengemachter Klimawandel und dann diese verrückte Situation, die wollen da losforschen und suchen dann wirklich die letzte große Scholle, die sollte mehr als 2 Kilometer groß sein und möglichst 2 Meter dick sein, damit auch im Frühjahr eine Landebahn zum Flugzeug gebaut werden kann. Und dann kamen nur 16 Schollen in Frage und davon hat eine gepasst, weil die so krass wurden, die war verpresst vom Land, sodass wir dann eine gefunden haben. Und das ist jetzt richtig Abenteuer, denn der Druck, den der Wind macht, die Dünne des Meereises, die Dynamik erzeugt, dann, dass es auch immer wieder aufbricht, stehen ja um 40 Kilometer ums Schiff herum Messstationen. Wir haben also eine völlig neue Observatorienwelt aufgebaut, aber dauernd müssen die Leute raus, alles wieder umbauen, weil so ein dünnes Meereis, das kennt halt die Erde nicht und wir brauchen irgendwie, für uns ist es auch neu, damit so umzugehen. Sie erhoffen sich da aber Ergebnisse, die dann auch Klarheit bringen. Was ist das ungefähr? ja, in unseren großen Fragen, die wir Menschen haben, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit unserer Geschichte, wenn wir, wenn es so aussieht, als würden wir die Erde wahrscheinlich 1,5 bis 2 Grad nochmal wärmer machen. Und dazu brauchen wir gute Vorhersagemodelle. Wir alle sind ja froh, dass wir Wettervorhersagen so 2-3 Tage, manchmal klappen auch 4 Tage haben. Aber für zukünftige Anpassungen, für Extremwetterlagen, müssen wir uns alle noch weiter im Voraus anpassen können. Gerade hier zum Beispiel auch in Hamburg, bei dem zu erwartenden Meeresspiegelanstieg, müssen wir weiter vorausgucken. Und da fehlt uns das Verständnis der Arktis, vor allen Dingen des Winters. Das können wir noch nicht so gut, die Vorhersagen zu verlängern und Extremwetter dann zu kartieren, die vorher anzukündigen. Und da wird diese große Expedition einen Meilenstein bringen, dass wir eben auch die Bewegungen am Nordpol, die Veränderungen von Polarvortex und Jetstream mit einrechnen können. Frau Boethius, ich weiß, dass Sie West wahrscheinlich am liebsten mit an Bord wären, oder? Ist es nicht so? Aber Sie waren auch schon ganz oft mit auf Expeditionsfahrten und haben da auch schon Weihnachten verbracht. Wie ist das, eine besondere Situation? Ja, ich bin ja Polar- und Tiefseeforscherin und als ich meine 49. Expedition abgeschlossen hatte, eilte mich das Schicksal, ich soll Direktorin werden. Und da musste ich wirklich lange drüber nachdenken, weil ich fühle mich so verbunden mit dem Meer und der Tiefsee und dann sozusagen Wissenschaftsmanager zu werden, wo man dann eher im Büro sitzt, Aktenordner wälzt und eben nicht mehr über die 7000 Meter, das ist mir hart angekommen. Aber dann habe ich auch gedacht, ich muss was zurückgeben und in diesen Zeiten wirklich da zu sein. Ich meine, wir kämpfen immer noch um andere Polarstern 2. Wir kämpfen um den Nordbau, da ist immer noch nicht klar, dass wir den bekommen. Die Forschung, gerade das Verständnis um die Ozeane und die Polarregion ist so wichtig für unsere Zukunft. Und dann denke ich, da bin ich jetzt mal geduldig und fahre halt eben nicht mit bei dieser spektakulärsten Expedition, sondern versuche den eben mal den Rücken frei zu halten. Wir müssen ihn drücken. Ich möchte natürlich vor allen Dingen den Kapitän auf der Polarstern grüßen, Stefan Schwarze. Er hat sozusagen sich geopfert und bleibt das erste halbe Jahr ganz da, um alles gut zu überwachen und gut zu machen. So wie ich auch alle anderen Forschungsschiffskapitäne und ihre Mannschaften grüßen will. Wir haben ja mehrere unterwegs. Und dann habe ich mir vorgenommen, heute mal alle zu Seefahren Tuvalus zu grüßen. Die Tuvalus sind eine Nation von Seefahrern und die sind die ersten Menschen, denen es zu Hause genommen wird. Und deswegen grüße ich die alle. uns gekommen, Ausstelle. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Sie wollen Ihren Sohn Christoph grüßen, der ist nautischer Offiziersassistent. René, wo ist Ihr Sohn denn gerade? Zurzeit ist er auf der Ostsee unterwegs und ich glaube, wir sind noch im Hafen in Kotka bei Finnland oder in Finnland. Also auch da, wo es sehr früh dunkel ist und wenig Licht, hat er davon erzählt? Also gesprochen habe ich mit ihm nicht, aber er hat geschrieben, dass es sehr dunkel ist, das stimmt, und dass es sehr viel Eis auch mittlerweile da im Hafen ist, ja. René, bei Gruß an Bord, einmal zu grüßen. Bisher haben Sie mir erzählt, waren Sie ein treuer Hörer. Wie ist das gewesen zu Hause? Naja, das geht schon Jahre zurück, bis in die Kindheit hinein. Und es war bei uns traditionell so, wie bei vielen anderen sicherlich auch, dass an Heiligenabend, wenn die Geschenke ausgepackt waren, wenn so die Stimmung sehr rührselig wurde, die Atmosphäre da war, das Radio anging und wir dann die Grüße an Bord gehört haben, als kleine Butcher schon. Und dann späterhin war das eine Sache, die zu Weihnachten dazugehört und die auch heute noch zu Weihnachten dazugehört und dabei ist. Sie haben 4 Söhne, habe ich gelesen. Und Butcher sind es nicht mehr, sondern alle groß. Und der Jüngste, das ist der Christoph, der ist gerade 20, der ist in diesem Jahr auf See. Bisschen komisch, oder? Das kann ich Ihnen wohl sagen. Irgendwie ist das auch eine ganz besondere Situation für die Familie insgesamt. Ja, dann sind Sie doch genau richtig bei uns abgehoben bei Gruß an Bord. Ihre Grüße bitte, Herr Nee. Ja, danke schön. Moin, Simon, Christopher, Hemne und ein Moin Moin an den Kapitän und die gesamte Crew der Gisela Esberger. Lieber Christoph, wir freuen uns, dich heute hier aus Hamburg über das Radio grüßen zu können. Nun bist du schon seit Oktober als nautischer Offiziersassistent oder Noah, wie du immer sagst, auf deiner allerersten Fahrt und wir erwarten dich erst Mitte Januar wieder zurück. Deshalb vermissen wir dich gerade heute am Heiligen Abend ganz besonders. Das sehen auch deine Brüder Konrad, Anton und Johannes genauso und grüßen dich von Herzen. Und natürlich grüßen wir alle Seeleute an Bord der Gisela Esberger und wünschen dir und allen ein gesegnetes Weihnachtsfest mit gutem Wetter und ruhiger See und natürlich einen guten Rutsch beziehungsweise eine gute Fahrt ins neue Jahr 2020. Christoph, komm uns gesund wieder nach Hause. Wir freuen uns auf dich, deine Mama und dein Papa. Mach's gut, Junge, und allen auf See eine frohe Weihnacht. Dankeschön. Meist ist ein großer Name vor beinahe 200 Jahren gegründet worden. Berühmt unter anderem für die Flying P-Liners, die schnellsten Segelfrachter der Welt. Einer von diesen, die Peking, kommt im Frühjahr frisch restauriert wieder zurück nach Hamburg. Und er hat sich leicht spezialisiert und das operative Geschäft von Hamburg nach Rostock verlegt. Und schon dort ist Kapitän Raimund Groß zu uns in den Duftdiven gekommen. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herr Groß, was kümmert Ihre Firma hauptsächlich um die Welt? Was ist an Bord? Wir haben uns in der Tat sehr spezialisiert. Wir haben uns nicht nur auf einen Schiffstyp konzentriert, sondern wir sind in den Bereichen Containerschifffahrt, Kraftfahrtschifffahrt, im Bereich der Autotransporter und auch im Massengutbereich tätig. Warum haben Sie das operative Geschäft nach Rostock verlegt? Also die Reederei Leis, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist eine sehr traditionsreiche Reederei. Ich glaube sogar eine der ältesten Reedereien hier in Hamburg, gegründet 1824. Das Stammhaus befindet sich immer noch hier in Hamburg. Aber die Reederei Leis oder die Eigentümer, die Familie Süß, hat 1993 über die Treuhand die damalige DDR-Reederei, die deutsche Seereederei, übernommen. Mit der Maßgabe, bis 1997 in Rostock zu bleiben. Und wie Sie sehen, sind wir immer noch in Rostock. Nicht nur, weil die Stadt so schön ist, sondern weil es einfach da auch gut läuft. Als Personalchef der Reederei haben Sie vor allem mit Menschen zu tun, also mit Seeleuten auch aus allen Herren Ländern, oder? Ja, also wir haben, wie viele andere Reedereien, einen großen Anteil von philippinischen Seeleuten beschäftigt. Wir haben aber auch Seeleute aus dem osteuropäischen Raum, was ich gerade auch ganz gut fand, von Frau Dr. Boetius. Sie hat eben auf Tuvalu aufmerksam gemacht. Wir hatten bis vor kurzem auch Seeleute aus Tuvalu bei uns beschäftigt, haben aber auch noch eine Anzahl kiribatischer Seeleute bei uns an Bord. Und das immerhin jetzt schon seit 50 Jahren bei uns in der Reederei. Und wir haben, was bei vielen anderen deutschen Reedereien nicht mehr so gegeben ist, einen ganz großen Anteil noch von deutschen Seeleuten bei uns beschäftigt und bilden auch in diesem Bereich noch aus. Herr Groß, herzlichen Dank, dass Sie heute hier zu unseren Duftern gekommen sind. Sie dürfen natürlich auch noch Ihre speziellen Grüße verlesen. Das würde ich ganz gerne tun. Ich würde es gerne in englischer Sprache tun, weil wir eben die meisten Seeleute aus dem englischsprachigen Raum haben. Dear Seafarers of Reederei Life, on board our vessels and presently at home. Thank you very much for your excellent cooperation through the year 2019. We do very much appreciate your dedication and commitment. We wish you all a very Merry Christmas, Happy New Year 2020. We also like to extend our best wishes and thanks to your families. We like to send special greetings to the crew of the research vessel Polarstern. The ship is presently operating in the Mosaic Project in the Arctic Ocean, frozen in the ice for the next month, in total darkness and freezing temperatures. Thank you very much. Danke, Andy. Von der Reederei Life, ja, und wie auch an Bord vieler Schiffe philippinische Weihnachten klingen, das können wir jetzt alle hören. Mit einem traditionellen philippinischen Weihnachtsfeier unbedingt dazu. Wahrscheinlich ein Gottesdienst nehme ich an und was noch? Ja, richtig. Wir haben 9 Tage Gottesdienste vor der Weihnachtszeit und ja, backen wir auch sehr früh jeden Tag und dann gehört dazu auch viele Christmas-Partys in der Schule, im Büro, in der Kirche und so weiter und dann haben wir viele Lieder, also wir singen gerne, nicht nur bei Karaoke oder so, aber auch wissen wir uns Karaoke singen, aber wir singen auch gerne Christmas Carols und deswegen heute haben wir auch eine traditionelle improvisierte Instrumente, das ist von den Decken Kronkorken, genau, richtig. Und das ist von unseren Kollegen selbst gemacht und was auch das benutzen diese Instrumente benutzen wir gerne auch während der Weihnachtszeit in der Caroling. Ich möchte unbedingt, dass Sie auch noch grüßen und zwar natürlich nicht auf Deutsch, sondern auf Tagalog. Ah ja, sa lahat ng mga marunong Pilipino na nagpapakahirap para mabigyan ng mabuting buhay ang kanilang mga pamilya. Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo at maging masaya din kahit malayo sa pamilya ninyo. Sana sa mga barko na andyan kayo maging masaya din at sa palaging manalangin sa Panginoon na matapos ang tuntunan niyo at matuloy sa pamilya at makasama silang muli. Merry Christmas sa lahat ng mga Filipinong sisters. Meine Damen und Herren, der nächste Bus an Bord, der wird von uns direkt überbracht. Einige Frauen und Männer auf den Schiffen der Deutschen Marine sind wie in jedem Jahr natürlich auch wieder auf See. Dieses Jahr zu Weihnachten die Fregatte Hamburg ist im September von Wilhelmshaven ausgelaufen Richtung Mittelmeer und dort habe ich vor einigen Tagen mit der Besatzung mit dem Kommandanten sprechen können, mit dem Kommandanten Fregattenkapitän Christian Herrmann an Bord der Hamburg und die Frage an ihn, wo genau befinden Sie sich? Wir sind im Moment gerade unterstützen in der Flüchtlings- und Migrationskrise auf Seiten der NATO, indem wir unser Lagebild hier vor Ort etwas erstellen, sprich also die Küstenwachen unterstützen und versuchen Flüchtlingsboote so früh aufzufinden, dass sie nicht untergehen und dort keine Menschen in Gefahr geraten. Das Ganze findet statt immer zwischen Chios und Lesbos, also zwei relativ bekannten Urlaubsinseln für die Deutschen. Grüß an Bord, haben wir letztes Jahr beispielsweise mit Ihnen darüber sprechen können, wie es ist, Weihnachten zu Hause zu sein. Jetzt sind Sie Weihnachten mit Ihrer Besatzung und Ihrem Schiff auf dem Mittelmeer. Wie wird das werden? Wie werden Sie Weihnachten feiern? Wir werden die Tage versuchen, soweit es Ihnen geht, gemeinsam zu verbringen. Am Heiligabend zum Beispiel werden wir nachmittags einen Gottesdienst durchführen und danach dann einen gemeinsamen kleinen Umtrunk, wo wir uns bei Glühwein einmal alle frohe Weihnachten wünschen können. Hier ist dann in ein etwas festlicheres Abendessen geht, was für uns die Kombüse dann in diesem Jahr weihnachtlich zubereitet. Und ich glaube, so werden wir die Tage auch einigermaßen hinkriegen. Wir haben noch Glück gehabt, dass wir diverse Weihnachtsschmuckartikel zugeschickt gekriegt haben oder auch mitgenommen haben. Und insofern sieht das Schiff in Teilen sogar schon weihnachtlich aus. Dann nehmen Sie jetzt mal unsere Grüße von hier, aus dem Duckdalben, von NDR natürlich, von allen, die uns zuhören, mit und grüßen Sie Ihre Mannschaft bitte herzlich von uns. Und jetzt geht die Frage noch an Sie, wen möchten Sie denn grüßen? Ich möchte natürlich heute am heutigen Tage meine Besatzung grüßen und natürlich deren Angehörigen, die die Chance haben, miteinander zu feiern. Aber natürlich auch meine Frau, meine beiden Töchter, die wahrscheinlich jetzt gerade zu Hause an den Radiogeräten sitzen und versuchen, meinen Worten hier auch zu lauschen. Im vergangenen Jahr saßen Fregattenkapitän Hermann vorne hier mit am Tisch der Marine von der Hamburg hier im Duckdalben, an dem wir heute zwei Gäste begrüßen möchten. Wir begrüßen Sie mit mir Vizeadmiral Brinkmann und Kapitän zu sehen, Michael Gieselstein zum Verkommen. Meine Herren, jetzt fangen wir mal mit Ihnen an. Ich weiß, Sie sind der stellvertretende Inspektor der Marine und Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte. Macht man sich da eigentlich an Weihnachten ein bisschen mehr Sorgen um die Frauen und Männer im Einsatz? Ich glaube, das brauchen wir nicht zu tun. Wir wissen unsere Männer und Frauen gut aufgehoben in den Händen der Kommandanten. Allerdings versuchen wir schon, entsprechend engen Kontakt zu halten zu den Einheiten, die in See stehen. Wie macht man so einen Weihnachtsdienstplan? Kann man da Rücksicht nehmen auf Familienväter oder ist Dienst? Ich glaube, das ist eben deutlich geworden, wie das Kapitän Hermann auch eben beschrieben hat. Wir bemühen uns schon darum, wenn es das Einsatzprofil insgesamt zulässt, dass die Schiffe eventuell auch in den Hafen gehen. Aber das ist eine ganz bewusste Entscheidung teilweise auch der Kommandanten. Es gibt einige Kommandanten und Besatzungen, die gerade an so einem Tag gerne in See stehen wollen, weil sie unter sich sein wollen. Und wenn die Besatzungen die Möglichkeit haben, in einem Hafen anzulegen, dann besteht auch die Möglichkeit, dass Besatzungsangehörige nach Hause fliegen eventuell oder auch Angehörige nachholen in den Hafen. Wie viele sind denn im Moment gerade im Einsatz? Wir haben seitens der Marine gut 400 Soldaten, also Männer und Frauen, im Einsatz. Und das ist für die kleine Marine eine durchaus ganz beachtliche Zahl. Und jetzt kommen auch schon Ihre Grüße. Ja, es ist meine erste Veranstaltung dieser Art, deswegen übe ich noch. Liebe Seeleute, besonders grüße ich die Besatzung der Fregatte Hamburg, die schon seit dem Spätsommer in der Ägäis zur Unterstützung der Flüchtlingspolitik kreuzt. Ich grüße die Besatzung Bravo auf der Korvette Ludwigshafen, die im östlichen Mittelmeer Operationen zur Seeraumüberwachung durchführt. Ich grüße unsere Männer und Frauen in Djibouti, im Libanon und in Limassol und natürlich auch alle anderen Soldaten, die in den sonstigen Auslandseinsätzen gebunden sind. In meine Grüße möchte ich aber auch all diejenigen Menschen einschließen, die in der Heimat Dienst tun müssen, um diese Einsätze überhaupt möglich zu machen. Das betrifft das Personal im Führungszentrum in Glücksburg, die Wachen in unseren Stützpunkten, die Schichtgänger in dem Vermeldezentrum und viele andere Menschen, die den Betrieb über die Feiertage aufrechthalten, die wir aber sonst nur sehr wenig wahrnehmen. Schließlich grüße ich alle Seeleute, wo immer sie auch sind, und wünsche Ihnen allen eine an Leib und Seele unbeschadete Rückkehr. Sie alle machen einen tollen Job und dafür ein herzliches Dankeschön. Ihre Aufgabe als Kommandant des Landeskommandos Hamburg ist es ja unter anderem, die Menschen, die Marineverbände aus dem Ausland zu betreuen, die nach Hamburg kommen. Wer war im vergangenen Jahr in Hamburg? Also Hamburg ist grundsätzlich erstmal immer noch und unverändert die beliebteste Stadt oder die beliebteste Destination für sowohl deutsche Marineschiffe, wenn die ja so einen Besuch machen, als natürlich auch für die ausländischen Kameraden. Wir hatten letztes Jahr oder in diesem Jahr 23 Schiffe hier und dabei auch ganz tolle Exemplare, wenn ich so sagen darf, unter anderem zwei Großsegler, die rumänische Mircea, die vor 80 Jahren hier bei Blohm & Voss auch gebaut wurde und hier quasi ihren Geburtstag gefeiert hat in Hamburg, und dann auch das mexikanische Segelschulschiff Cautemoc, die ja hier auch im Sommer ganz toll eingeschlagen ist, ein großer Besuchermagnet war. Der Kommandant dieser Cautemoc, mexikanischer Soldatenkapitän, ist übrigens hier bei uns an der Führungsakademie in Hamburg auch selber zur Schule gegangen, und so war das. Ringe schließen sich, und so war es auch dieses Jahr in dem Fall. Das Jahr 2020 ist auch für die Bundeswehr und auch dann natürlich für Sie als Standortkommandant ein besonderes, weil es Olympische Spiele gibt. Das muss man nochmal genauer erklären. Wie hängt das zusammen? Ja, die Bundeswehr und der Spitzensport ist eine ganz enge Familie seit 40 Jahren ungefähr. Die Bundeswehr ist einer der Hauptförderer des deutschen Spitzensportes, und so haben wir auch in Hamburg eine Sportfördergruppe der Bundeswehr. Und da sind ganz tolle Leute dabei, die alle Hörerinnen und Hörer und alle hier im Saal auch schon kennen. Wir alle kennen Kira Walkenhorst. Frau Obermaat Walkenhorst ist eine Marinesoldatin. Sie kennen unsere Beachvolleyball-Vize-Weltmeister Wickler und Tole. Die beiden sind auch Soldaten. Wir kennen den Ruderachter. Wir hatten vorhin das Thema Rudern gehabt. Zwei Mann aus dem Ruderachter sind Soldaten. Und da sage ich nur Torben Johannesen natürlich und Richard Schmidt. Also die alle werden toll vorbereitet. Da helfen wir ein Stückchen mit in der Vorbereitung. Und deshalb schauen wir auch als Hamburger Soldatinnen und Soldaten ganz, ganz gespannt natürlich nach Tokio dieses Jahr. Wie möchten Sie grüßen heute? Also ich grüße natürlich unser Patenschiff, die Fregatte Hamburg. Das hatten wir vorhin schon gemacht, dem schließen wir uns natürlich an, und das Ganze mache nicht nur ich persönlich, sondern ich richte diese Grüße aus im Namen aller 6000 Beschäftigten und Beschäftigten der Bundeswehr hier in Hamburg. Das ist die Fregatte Hamburg und natürlich unser zweites Patenschiff, das Segelschulschiff Gorch Fock, die ja jetzt in den letzten Jahren mit der Werftliegezeit so ein bisschen in Schwierigkeiten sein musste. Wir hoffen aber, dass sie 2020 wieder in Fahrt kommt und dann natürlich auch hoffentlich den ersten Besuch dann in ihrer Heimatpatenstadt macht. Und dann darf ich natürlich auch die Soldaten und Soldatinnen grüßen, die jetzt auch an Land im Einsatz sind. Und da habe ich stellvertretend für die alle einen meiner Offiziere, den ich ganz herzlich grüßen möchte, mein S4-Offizier, der Logistikoffizier, Hauptmann Daniel Nicolaudius, der schon ein halbes Jahr im Sudan macht, da UN-Beobachtung, ist da ganz alleine und schlägt sich da durch, und den möchte ich ganz, ganz herzlich stellvertretend für alle anderen grüßen. Herzlichen Dank. I can't believe you. der Welt, haben wir gehört. Und jetzt sind Sie auch bei mir. Wir fangen an mit Troy. Troy, nice to meet you. Nice to meet you. So, my name is Troy. In my own language, they call me Troy. And I'm from Kiribati, a small island in the Southern Pacific Ocean. One of the organ givers of about the island of the Christmas, of the Kiribati, I'll go to the Maori Troy at the Open Passage of. Thank you. Really good. Thank you, Troy. What's your name? My name is Prabhakaran. I'm from India. Hey, my wisher. Ellarkum vanakkam. Na India la irundhu vandirken. Inga vandu one kalamba and kappal la irundhu vandirken. Yeah, India la mattum ulagathil irukka ella makkalukkum Christmas nalvaalthukal mattum varugindra pudhu vadaikkana pudhu New Year vaalthukal. Mikka nandri. Thank you. And there was a Christmas in the middle, so it was a Christmas wish to your family and also to for the New Year. Ah, okay, thank you. Oh, what's your name? My name is Dani Gabisan from Philippines, and I'm one of the cook and the fish at Balmoral. And my wish is sa kapwa Pilipino ko, Merry Christmas, sa parents at mga kapatid ko, Merry Christmas advance, and advance Happy New Year na din. Thank you. Two more, where do you come from? My name is Jaime Zamudio, I'm a chief cook in the OOCL Montreal. And binabati ko ang mga pamilya ko sa Pilipinas. And advance Merry Christmas and Happy New Year. That's all, thank you. And one more. And I am John Mar Sambahon from OOCL Montreal. I am an able seaman who's steering the ship. So I just want to greet my special all of us here. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Ahong ibati atong mga kuhan, mga pamilya na ko sa Cebu. Ayaw mo diya terminamping mo. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you to all of you. Merry Christmas and Happy New Year. And a good time in London. I hope you enjoyed your time here. Die nächste Grüße gehen an Tim Krasin. Und hier sind... Ja, hier ist meine Mama. Also ich bin Kokasin mit meinem Mann sind wir hier zusammen und wir freuen uns, dass wir hier im Dubbleiben sein können. Wir haben ja gelegentlich schon zusammen Billard gespielt und noch ein Bierchen getrunken und schätzen sehr die Arbeit vom Dubbleiben. Und Sie grüßen aber auch Tim. Ja, wir grüßen natürlich Tim, aber Tim ist ja nicht alleine an Bord. Er ist zwar der einzige Deutsche an Bord. Die Mannschaft besteht ausschließlich aus Filipinos, die Offiziere sind Polen. Und deswegen würde ich es auf Englisch machen. Merry Christmas and Happy New Year to everybody on board Mount Kibo. Wo ist Tim gerade unterwegs? Im Mittelmeer und wir hoffen, Sie haben ruhige See und was Gutes zu essen. Und Tim, wenn du zurückkommst, gibt es das Weihnachtsessen hinterher. Das kriegen wir schon hin. Außerdem möchten wir natürlich ganz herzlich uns bedanken bei allen, die in der Seenotrettung aktiv sind und hoffen, dass alle einen sicheren Hafen finden. Kuhn gekommen und Herr Kuhn aus Heidenheim. Und wenn Sie nicht genau wissen, wo das ist, ich habe nachgeguckt für uns alle, das ist nämlich in Mittelfranken. Und Sie machen etwas, was man vielleicht eher in Norddeutschland erwarten würde, was es ja auch gibt an vielen Stellen. Aber in Mittelfranken habe ich davon noch nie gehört. Sie packen nämlich Päckchen für Seeleute. Und das nicht zum ersten Mal in diesem Jahr, sondern schon ein paar Jahre. Drücken Sie mal einen langen Arm. Wie ist das genau und warum machen Sie das? Also als unser Sohn im Nautikstudium im fünften Semester war das ein Seesemester. Und just an Weihnachten war er in Mackay in Australien. Und er war zum ersten Mal ganz weit weg von zu Hause. Und er bekam dort von einer Schulklasse am Weihnachtsmorgen, so wie die alle anderen an Bord, einen Schuhkarton gefüllt mit wunderbaren Sachen. Und ich dachte mir, als er dann nach Hause kam und so begeistert davon erzählt hat und so dankbar war, auch für die persönliche Karte dieses Schülers, ich wünsche dieses Glück auch vielen anderen Seeleuten. Und das ist der Grund, weshalb wir jedes Jahr, jetzt seit 5 Jahren, Weihnachtstüten packen. Und viele Menschen aus der Gemeinde, die helfen uns dabei. Es gibt eine Frau, die strickt wunderbare, bunte Strümpfe. Ich mache immer ein Schild drauf, Washable 30 Grad. Es gibt einen Holzkünstler, der schnitzt Christbäumchen mit diesen typisch bayerischen Locken. Und die verpacke ich in Klopapierrollen, damit nichts abbricht. Und natürlich sticke ich auch Schmusekippen, dass jeder Seemann, wer auch immer eins davon bekommt, etwas ganz Persönliches für sich haben kann. Oder ein anderer, unser Hausmeister in der Schule, der besorgt mir männliches Duschgel und Shampoo, weil ich denke, das braucht auch jedermann. Und natürlich ganz viel Süßkram. Und unsere Kinder im Kindergarten, die malen Engel. Ja. Und die Erzieherinnen schreiben hinten drauf, Lea Brunere. Diese Engel werden laminiert, sodass die Seeleute sie immer bei sich tragen können. Herr Kuhn, was für Reaktionen bekommen Sie darauf? Wir haben bisher nur eine Reaktion bekommen, und zwar ein Seemann hat dann über den Duckdalben ein Bild geschickt. Als er wieder nach Hause gekommen ist, hat er seine neugeborene Tochter auf dieses Kissen gelegt, das meine Frau gestickt hat, und wir haben dann ein Bild bekommen, und das hat uns sehr bewegt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wen möchten Sie heute grüßen? Ich fange mal Ihnen an, Frau Kuhn. Die ganze Mannschaft der Nord-Noir, die auf dem Weg sind, jetzt im Moment noch in Kamoy in Norwegen liegen und die aber dann weiterfahren in die Niederlande, dann nach Russland und dann nach Quebec, nach Kanada. Ja. Unser Sohn heißt David Kuhn, ist jetzt der zweite Offizier. Ich denke, er macht einen guten Job. Davon sind wir überzeugt. Und Ihre Bestätigung. Ja, lieber David, wir grüßen dich ganz herzlich. Wir wünschen dir ein gesegnetes und friedvolles Weihnachten zusammen mit der ganzen Mannschaft. Wir freuen uns drauf, wenn wir zusammen dann nach Ostern als Familie ein paar Tage zusammen wegfahren können und ganz viel Zeit haben, um miteinander zu reden und zu feiern und eine gute Zeit zu erleben. Herzlichen Dank. Yeah. Weihnachten das Fest der Liebe, auch wenn die Lieben vielleicht weit entfernt sind. Sie hören groß an Bord auf der Info und wir denken heute ganz besonders an die Besatzungen auf Schiffen. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig Hochsee. Erik Dahlege ist jetzt bei mir. Sie sind Präsident der Bundeslotsenkammer und Vorsitzender des Lotsbetriebsvereins. Herzlich willkommen, Herr Dahlege. Ja, schönen guten Abend. Ja, der Lotsbetriebsverein ist eine kleine Reederei, zu klein vielleicht dann doch nicht, mittelständischer Betrieb, 430 Mitarbeiter, 60 Millionen Umsatz und ja, wir sind ein Staatsunternehmen sozusagen, denn die Schiffe gehören nicht den Lotsen, sondern die gehören dem Staat, aber die Lotsen betreiben sie und die Fahrzeuge dienen dazu, die Lotsen sicher in der deutschen Bucht, vor Borkum, in der Ostsee, vor dem Kielkanal, überall sicher an Bord zu bringen und dafür zu sorgen, dass die Lotsen dann ihre Aufgabe wiederum, nämlich das große Schiff, den haben wir ja schon gehört heute Abend, sicher in den Hafen zu bringen. Die Seeleute sind nicht weit weg, nein. Sind 2 Wochen im Einsatz und haben 2 Wochen frei. Aber genau die Gruppe, die es jetzt erwischt und die 2 Wochen Weihnachten in diese 2 Wochen Dienstzeit fällt, die haben es natürlich schwer. Und es spielt letztendlich keine Rolle, ob das Schiff 8000 Meilen weg ist im Pazifik oder nur 25 Meilen vor der deutschen Nordseeküste. Nicht zu Hause ist nicht zu Hause. Und Weihnachten nachfeiern geht, aber geht's wirklich? Herr Dahlege, Sie waren ja auch aktiv, mehr als 20 Jahre, das heißt, Sie haben auch das eine oder andere Weihnachten miterlebt. Ist Ihnen da noch eins vielleicht besonders in Erinnerung? Also, ich bin 20 Jahre zu See gefahren und habe sicherlich sehr viele Weihnachten auf See verbracht. Und zuerst mit komplett deutschen Besatzungen. Da war es sehr traditionell, sehr festlich, sehr feierlich. Später wechselten die Besatzungen. Ich habe mich gefreut, heute auch Personen aus Tuvalu von den Philippinen kennenzulernen oder gesehen zu haben. Mit denen bin ich auch selbst gefahren. Und die haben alle ein bisschen was dazu beigetragen und haben das dann verändert. Wurde alles ein bisschen lockerer. Und im Laufe der Jahre habe ich sogar gelernt, Plastikweihnachtsbäume mit LED-Beleuchtung und Flatterlicht zu lieben, Karaoke zu singen und eben das Weihnachten doch ganz anders auszugestalten, als wir es zu Hause kennen. Deswegen einzelnes Weihnachten kann ich nicht sagen, aber es waren unheimlich viel Kleine dabei, auch in den Tropen, wenn wir dann Grillabende gemacht haben, unvergesslich. Sie sind ja oberster Lotse in Deutschland und dürfen jetzt Ihre Grüße senden. Ja, das freut mich. Liebe Mitarbeiter des Lotsbetriebsvereins in allen Außenstellen, von Emden bis nach Kiel. Herzlichen Dank für die wichtige Arbeit, die Sie für die deutschen Häfen und den deutschen Küstenschutz im vergangenen Jahr geleistet haben. Zu allen Tag- und Nachtzeiten, bei schlechtem Wetter, bei Nebel. Ihr seid immer draußen. Ich wünsche euch allen an Bord gesegnete Weihnachten und den Familien zu Hause ein schönes Fest. Ich weiß, ich sagte es eben schon, nachfeiern geht nicht, aber nehmt eure Lieben, wenn sie dann zu Hause sind, ganz fest in den Arm und gebt ihnen einen dicken Kuss. Danke vielmals, Herr Dahlege. Danke dafür und jetzt zu einem Schiff, das viele kennen werden, aus dem Hamburger Hafen, die Cap San Diego. Das ist das größte fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der Welt und bei mir sind jetzt Hendrik und Harald Bube, die am Erhalt maßgeblich beteiligt sind. Guten Abend an Sie beide. Schönen Abend, hallo. Und die Namensgleichheit ist jetzt nicht zufällig Vater und Sohn. Und haben Sie da schon eingewirkt bei Ihrem Sohn, so diese Begeisterung zu wecken, als er selber vielleicht noch klein war? Als er klein war, ist er auch schon beinahe mal mit an Bord gewesen. Und da ist die Liebe zur See wahrscheinlich geweckt worden. Und als er dann jetzt sein Studium des Schiffsbetriebs abgeschlossen hat, habe ich ihn damit rübergezogen. Er ist natürlich noch im Arbeitsleben eingespannt, aber wenn es geht, er fährt damit. Das liegt bei Ihnen auch in den Genen. 4. Generation, glaube ich. Genau, 4. Generation. Und das von beiden Seiten. Also mein Vater zur See gefahren, sein Vater zur See gefahren, dessen Vater schon zur See gefahren. Und der Vater meiner Mutter ist auch zur See gefahren. Und mir blieb das ganz übrig. Außer meinem Onkel, der schwarze Schaf, der ist Lehrer geworden. Aber ja, aber das ist gar nicht bereut. Was macht die Leidenschaft aus zur Cap San Diego? Vielleicht für alle, die es jetzt doch nicht so im Hinterkopf haben, beschreiben Sie es einmal noch mal kurz. Also weiß und rot und schön. Ich sag mal so die weiße Perle hier im Hafen von Hamburg. Ja, kennt das Schiff, das ist auf, ich sag mal, auf vielen Motiven zu sehen. Das ist sehr beeindruckend, wenn man von der Wasser- oder von der Landseite aussieht. Jede Klasse fährt dran vorbei und es ist so, das verbindet man mit Hamburg, so wie den Kölbrand oder wie jetzt auch die Elbphilharmonie. Und das ist natürlich auch sehr schön, weil das Schiff viele kennen und dann, wenn man dann ja nach außen trägt, dass man dort arbeitet oder ehrenamtlich tätig ist, kennen das viele. Und es ist immer wieder ein Blickfang, auch wenn wir unterwegs sind in anderen Häfen oder hier an der deutschen Küste. Man ist dann doch schon die Hausnummer da vor Ort und das ist schon schön. Herr Bube, ich muss gestehen, ich dachte immer, die liegt da nur und kann gar nicht mehr fahren. Offensichtlich, immer wenn ich im Hafen bin, ist sie auch da. Wie lange dauert es, bis man sie wieder losschicken kann? Also wie viel Vorarbeit ist da auch unter Deck notwendig? Also wir benötigen einen Tag, um das Schiff für das Auslaufen vorzubereiten. Das muss alles vorgewärmt werden. Wir stellen den Maschinenbetrieb an und ab dann, wenn alles läuft, dann ist auch immer der Maschinenraum besetzt, weil es ist alt und konventioneller Maschinenbetrieb. Und wie viele Leute braucht es dann, um sie wirklich unter Fahrt zu setzen? Das sind ja auch Ehrenamtliche wie Sie. Ja, wir haben über 50 Ehrenamtliche, die sind natürlich alle in der Maschine, tätig, auch etliche an Deck. Aber wir, ja, normal müssten wir so um die, ich sag mal, 30 Leute haben, weil das geht alles von Hand, es ist alles noch analog, nichts Digitales, außer einige Einrichtungen auf der Brücke, die jetzt den neuesten Standard entsprechen, aber alles andere läuft per Hand. Und das macht auch Spaß. Sie müssen Ihnen jetzt sehen, Herrn Bube, der hat ein Glänzen und Strahlen in den Augen. Das sieht bei Ihrem Sohn auch so. Was macht den Unterschied zwischen alles noch Handarbeit und dann ansonsten doch schon vielleicht einer unpersönlicheren Maschine? Ich bin auch 10 Jahre zur See gefahren, denn mein Vater sagte auch als Ingenieur und die heutige Seefahrt hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, so wie es vor 50 oder 60 Jahren war. Alles läuft digital, man überwacht hauptsächlich und bei der Captain Diego ist tatsächlich so, damit der Dampfer läuft, muss man tatsächlich noch wirklich Hand anlegen und man kann die Hauptmaschine von Hand fahren, was auch nicht mehr üblich ist oder eigentlich normalerweise auch automatisiert passiert. Und da merkt man halt, wenn man 40.000 Leute in der Hand hat und die anfangen zu starten, das ist schon ein schönes Gefühl und macht man halt auch jeden Tag. Das ist angenehm. Herr Bube, Sie dürfen auch grüßen, Herr Gemälde. Ich möchte alle alten Kollegen am Süd grüßen. Und natürlich die Ehrenamtliche Katja Diego. Ja, ich bin berufsbedingt in der Reederei tätig und bin für die MS Bremen zuständig. Deshalb hier mein persönlicher Gruß an die ganze Besatzung der MS Bremen, die jetzt gerade auf den Atlantik fährt, mit Richtung Ziel Antarktis. Und da auch den Kapitän Urs Sodemann, den ich jetzt vor ein paar Tagen gerade verabschiedet habe, der dann Weihnachten mit der Crew dort feiert. Und ich wünsche allen dort ein besinnliches Weihnachtsfest, viel Spaß und unter Weihnachtsbaum dort, die wir da gerade hingeschickt haben. Und echt oder aus Plastik? Nee, echt. Ja, das müssen wir dann, das müssen wir ein bisschen brennen lassen, so müssen wir ein bisschen gucken, aber nee, ist ein echter und ja, ein schönes Weihnachtsfest. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. And I dream to seem to whisper of you. Birds singing in a sycamore tree. Dreamer, dream of me. Rain 99 and me. And just hold me tight and tell me you'll miss me. While alone and blue as can be. A little dream of me. Sky's fading, but I linger on there. Still craving your cake. And I'm still lingering, built on there. And don't say empty. Sweet dreams, still something. Yeah. Bischöfin Kirsten Fährs heute bei uns zu Gast haben. Da grüßen wir. Herzlich willkommen, Frau Bischöfin. Ich finde, wenn man heute im Duktheim diese Großabort-Sendung erlebt, kann man das, was man immer so zu Weihnachten sagt, an Weihnachten muss niemand alleine bleiben, das kann man quasi mit Händen greifen. Wie kommt Ihnen das vor, Frau Bischöfin? Also ich bin wirklich sehr berührt und sehr bewegt von all diesen Geschichten und auch sehr von dem, was ich in Bordbesuchen kennengelernt habe, das erinnere ich. Also wie stark das Thema Einsamkeit eine Rolle spielt. Und auch, was mir so nachgegangen ist bei manchen, dass man eben nicht alles miteinander per Telefon oder WhatsApp oder wie auch immer sich sagen kann. Denn was macht man mit Informationen, wenn man dann nichts tun kann? Also all diese Dinge, die heute auch aufgeschieden sind, die haben mich schon auch sehr berührt. Und ich glaube, dass das Weihnachtsfest gerade im besonderen Maße ja eins ist, wo alle sagen, da kommt man nach Haus. Da ist man als Familie beisammen, da lebt man was ganz Liebevolles, angefangen vom Essen bis hin zu. Da ist man miteinander im Frieden, versucht, ein Fest zu feiern und sich gegenseitig auch nochmal diese Liebe zu zeigen, auf ganz unterschiedliche Weise. Und wenn dann einer fehlt oder einer, dann fühlt es eine gesamte Familie. Und das merkte man ja eben auch, wie berührt die Menschen bis hin zu Tränen auch waren bei den ganzen Grüßen. Und insofern wunderbar, dass sie diese Sendung machen. Denn das verbindet ja, das ist ja ein enormer Brückenschlag zwischen denen hier und jenen dort. Vielen Dank. Sie sehen mich erröten. Vielen Dank, ich nehme das sehr gerne an, aber natürlich stellvertretend für den gesamten NDR. Ich glaube in der Tat auch, dass diese Sendung nicht überflüssig ist oder nicht ganz ersetzbar ist. Es gibt eine Zeitschrift, die hier in der Seemannsmission im Duktheim aussieht, die heißt Lass Anker fallen. Der Titel hat mir schon immer gefallen und ich habe immer das Gefühl, das passt, wenn wir hier sind, an Weihnachten auch besonders gut. Man lässt irgendwie den Anker fallen, oder? Als Mensch oder als Familie auch, man macht mal fest, man macht mal ein bisschen Ruhe, oder? Ja, Weihnachten ist ja von seiner ganzen christlichen Bedeutung her genau dieses, dass Gott herunterkommt auf die Erde, also uns in einer Weise nahebringt, dass wir Mensch sein sollen wie er auch. Und das bedeutet auch ganz bewusst runterzukommen. Also das ist durchaus etwas symbolhaft Verbundenes für mich. Und das merkt man den Menschen an. Also in dieser übermäßig hektischen Zeit, durch die Digitalisierung ja nochmal beschleunigt, merke ich in den ganzen Weihnachtsgottesdiensten, wie sehr den Menschen daran liegt, zur Ruhe zu kommen, auch zueinander zu kommen, vielleicht sogar zu Gott zu kommen. Denn wir sind ja als westlich geprägte Gesellschaft ja sehr säkular. Im Unterschied, glaube ich, zu dem, was wir an Bord erleben. Wir erleben dort auch viele tiefreligiöse Menschen, die sich auf unterschiedliche Weise interreligiös vertragen. Auf engstem Raum sind viele Religionen miteinander in Verbindung und halten Frieden. Sogar am Weihnachtsbaum zu sehen. Ich habe selten so interessant geschmückte Weihnachtsbäume gesehen wie an Bord. Und also zu merken, dass da miteinander über die Kulturen und über die Religionen hinweg sich verbunden wird. Und genau das, dass eben in der Welt Frieden ist, das ist ja der Engelgesang schlechthin, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, das finde ich, das lebt man hier und hört man hier und kann man wirklich erfahren. Wen möchten Sie heute grüßen, Frau Bischöfin? Ich möchte heute grüßen alle Seeleute, universal. Und zwar die Männer wie die Frauen. Ich möchte grüßen all die, die an Bord miteinander verstehen, das zu beten. denn das ist etwas, glaube ich, was vielen an Weihnachtstagen ganz was bedeutet, weil man damit die besten Wünsche und Bitten zur Familie hinsendet. Also grüße ich auch die Angehörigen und Familien, die dieses empfangen mögen, an unterschiedlichen Orten der Welt. Und ich danke vielfach den ehrenamtlichen Organisationen der Seemannsmission in all den internationalen Häfen, wofür die Menschen da sind und die wunderbare Weihnachtsfeiern machen wir hier in Dockdalen. Herzlichen Dank. Und das, meine Damen und Herren, war Gruß an Bord in diesem Jahr aus Hamburg. Gleich geht es ja weiter mit den Grüßen aus dem Kulturspeicher in Leer und ab 23.15 Uhr mit den Briefen und Mails, die die Großanbord-Redaktion beim Norddeutschen Rundfunk erreicht haben. Und wir wollen uns bedanken bei Ihnen, die heute hier bei uns gegrüßt haben, die hierher zu uns gekommen sind, dann natürlich auch beim Duckdalben mitten im Hamburger Hafen. Herzlichen Dank für Ihre Mühe und für die Gastfreundschaft. Natürlich bei unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort vom Norddeutschen Rundfunk am NDR, die diese Sendung möglich gemacht haben. Das sind Franziska Tode, Nadja Lorenz, Julia Tomanek, André Lande, Karin Huxdorf, Lasse Zacharias, Jens Kunze, Frank Niedmann und Thomas Hertha. Ich war nicht nur so, ich lasse mal sagen, danke und frohe Weihnachten. Jetzt weiter mit dem Brief auf Leer. Wir geben ab an Jessica Schlage und Andreas Kuhn. Vielen Dank nach Hamburg. Hier ist Leer. Gruß an Bord mit Andreas Kuhn und Jessica Schlage. Im Dingmar Schentikur und dem Anna Fleur Schoch Trio. Und unseren Gästen hier im Kulturspeicher. Herzlich willkommen. Thank you. Shanty Chor, gut über 20 Herren und im Übrigen auch einige Damen am Akkordeon mit dabei, die hier im blau-weißen Seemannsaufzug auf der Bühne stehen, unter der Leitung von Jan Bronn. Und der Dingomar Shanty Chor hat in diesem Jahr gerade 45-jähriges gefeiert, 25-jähriges Jubiläum als Chor. Ich finde, das ist auch nochmal Applaus wert. Grüß an Bord, zu Weihnachten immer wieder gerne aus Leer, wunderschöne Stadt im Norden von Niedersachsen. Und wenn wir an Weihnachten natürlich hier zusammenkommen, dann darf eine Dame nicht fehlen, die seit einigen Jahren immer wieder dabei ist, nämlich die Bürgermeisterin von Leer. Das ist Beatrix Kuhl. Schönen guten Abend, Frau Kuhl. Guten Abend, ich freue mich sehr hier zu sein. Auch das ist Tradition und freut sehr. Was ist für 2020? Was sind so die Highlights, auf die Sie sich da besonders freuen werden? Ich glaube, es gibt Highlights bei uns in der ganzen Welt, auf die wir zurückblicken. Ich erinnere mal daran, dass auch Rottenstadt grün gewählt hat, als es um das Europaparlament ging. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Herausforderung für alle Menschen in der Welt ist, also diese Frage der, wie geht es weiter mit unserem Planeten tatsächlich zu lösen. In dieses eingebettet natürlich auch die vielen Projekte, die wir in der Stadt haben. Das sind viele Straßenbauprojekte, die wir haben, viel Erhalt, aber es sind natürlich auch Projekte wie die Erneuerung der Fußgängerzone, die Anbindung der Gewerbegebiete, neue Baugebiete. Wir haben das Thema, dass es für viele Menschen möglich sein muss, günstigen Wohnraum zu bekommen. Auch da bemühen wir uns, sehr, sehr viele Projekte voranzutreiben. Aber vor allen Dingen, glaube ich, die große Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten haben, ist das, was die Fridays for Future-Bewegung angestoßen hat, noch intensiver hinzugucken, wie wir in den nächsten Jahrzehnten weltweit mit dem Klima und mit unseren zukünftigen Bedürfnissen umzugehen haben. Grüß an Gott, ja, eine Sendung, die sich immer an die Menschen richtet, die eben nicht zu Hause sein können, die auf vielen, vielen Schiffen weltweit unterwegs sind. Denken Sie als Bürgermeisterin an so einem Abend natürlich auch ganz besonders an diese Menschen, die nicht in ihrer Heimat sein können, muss ja nicht gleich leer sein, können andere Orte in Niedersachsen an der Küste oder in der Nähe der See sein. Ja, es sind natürlich die Seeleute, aber wir sind ja auch Stützpunkt für die Bundeswehr. Also es sind natürlich auch die Soldatinnen und Soldaten, die eben nicht immer vor Ort sind und mit ihren Familien zusammen feiern können. Ich denke aber natürlich auch an die Familien, die eben, habe ich schon einmal angedeutet, die ehrenamtlich ihre Dienste leisten in Altersheimen, die Polizei, THW, Feuerwehr, die eben immer da vor Ort sind, wo sie gebraucht werden. Und so gibt es eben eine ganze Menge Menschen, die nicht die Chance haben, tatsächlich zu Hause unterm Weihnachtsbaum zu sitzen, sondern eben ihren Dienst tun und das weltweit. Und da habe ich eine große Dankbarkeit, dass es Menschen wie diese gibt, die dies tut. Das registriere ich mit Demut und großer Dankbarkeit. Vielen Dank, Beatrix Kuhl, Bürgermeisterin von Leer, wo wir heute mit Gruß an Bord sind. Boris Rahn ist hier bei uns wieder, muss man sagen. Wir freuen uns ganz doll. Sie gehören so ein bisschen zum Inventar. Ist das ein fester Termin bei Ihnen? Das würde uns freuen. Ja, kann man sagen. Und Sie schicken auch in diesem Jahr wieder Grüße raus und tatsächlich die ersten Grüße sozusagen, die jetzt aus Leer kommen, die kommen von Ihnen, Frau Pram. Mein Gruß kommt aus Leer und Wischhafen an alle Mitarbeiter der Hermann und Pram Reederei. Ihr seid an den Weihnachtstagen in Dänemark, in Schweden oder England, weit von denen, die ihr in diesen Tagen gerne zusammen wärt. Mit unseren Gedanken sind wir in eurer Mitte, wenn es so wird bei euch in diesen Tagen. Euch allen ganz liebe Weihnachtsgrüße, verbunden mit dem Wunsch nach gesunder und glücklicher Heimkehr. Das möchte ich jetzt auf Englisch sagen. Wow, die Kapitäne sind deutsch, aber viele der Crew kommt aus den Philippinen. So, our greetings come from Leer and Wischhafen. To all the employees of the Harman and Pram Shipping Company. On these Christmas days, you may be in Denmark, Sweden, or England, far from those who you'd really like to be with on these days. In our thoughts, we are in your midst when it gets to be rather quiet by you. All of you, we wish heartily Christmas greetings. Together with the wish for a safe and happy return home. Thank you. Herzlichen Dank, langjährige Reederin Lore Pram. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Und ich bin einmal zwei Tische weitergegangen und setze mich zu Familie Ulfert, die hier zu dritt sitzt. Frau Ulfert, zusammen mit ihrem Mann Gerhard, also Agnes und Gerhard Ulfers, und die Großmutter ist auch noch dabei, und zwar von Gerd Harms-Ulfers, das ist ihr Sohn. Und den haben wir hier quasi mitgebracht, mögen Sie mal erzählen, in welcher Form? Ja, den haben wir mitgebracht. Er hat im August seine Prüfung so gut bestanden als Schiffsmechaniker. Und jetzt überbrückt er die Zeit bis zum Studium auf dem Forschungsschiff, die Meteor. Und jetzt möchten wir ihn halt gerne grüßen. Und um das noch kurz aufzulösen, er ist jetzt tatsächlich natürlich über Weihnachten im Dienst, aber Sie haben ein Bild mitgebracht. Und das zeigt Ihren Sohn, wie er stolz im Anzug in die Kamera lächelt, umgeben von Kollegen. Und er hat eine Urkunde in der Hand, ne? Er hat mit Auszeichnung bestanden. Ja, wir wünschen dir, Gerhard, von Bord der Meteor, frohe Weihnachten auf der ganzen Mannschaft unter dem Kapitän Rainer Hammacher. Und wir hoffen, dass du gesund wieder nach Hause kommst. Ja, frohe Weihnachten, Gerhard. Und und in 3-4 Wochen und so weiter bist du wieder zu Hause. Und dann wollen wir noch ein bisschen feiern. Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand and watches the ship that goes sailing somewhere. Kulturspeicher in Leon, an meiner Seite jetzt Sören Moje. Er ist Maschinist bei der Sea-Watch. Schönen guten Abend. Jo, moin. Guten Abend. Ja, moin. Ihr hattet ja ein unheimlich ereignisreiches Jahr, muss man sagen, zumindest was die Schlagzeilen angeht. War das auch so ereignisreich? War das auch so gefährlich, wie sich das immer wieder in den Bildern, die wir gesehen haben, dann abgespielt hat? Ja, sicher. Es war natürlich nicht nur dieses Jahr, was ereignisreich war. Es war natürlich die ganzen letzten Jahre, seitdem wir diese Arbeit halt aufgenommen haben, da ja die Staaten damit aufgehört haben, war es immer ereignisreich. Wir haben immer viel gesehen und konnten glücklicherweise viele Menschen retten. Das war auch dieses Jahr so und glücklicherweise ist dieses Jahr auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf uns gekommen. Die Sea-Watch ist im Mittelmeer unterwegs und rettet dort Menschen, die auf der Flucht sind und versuchen sozusagen nach Europa zu kommen. Viele, viele Länder in Europa sagen, die wollen wir gar nicht haben, ihr nehmt die dann auf. Es gibt ja durchaus auch Kritik an eurer Arbeit, weil man sagt, okay, mit eurer Arbeit, mit der Selbstverständlichkeit, wie ihr die Flüchtlinge aufnehmt, ermutigt ihr die auch erst zu kommen. Wie ist denn so die Stimmung auf so einem Schiff? Sind das aus deiner Beobachtung wirklich Menschen, die sagen, ja, wir nehmen jetzt mal diesen Weg, weil es dann vielleicht leichter wird für uns, oder sind das wirklich Menschen, die fliehen, weil sie Angst haben um ihr Leben? Nee, also da muss man ganz klar sagen, das ist natürlich totaler Quatsch, dass wir die Leute dazu animieren, weil wenn man sich natürlich anguckt, wie das in Libyen aussieht, Libyen ist eine Fluchtfalle, die Leute landen dann irgendwann da, sind in den Händen von Menschenhändlern quasi oder in Schleppern, die haben da keine andere Möglichkeit, aus diesem Land rauszukommen. Und die einzige Möglichkeit und das, was wir auch immer wieder hören an Bord, ist, dass die Leute sagen, wir würden lieber am Meer ersaufen, als hier in Libyen zu bleiben. Hast du denn das Gefühl, dass das im letzten Jahr 2019, auch nach diesem spektakulären Fall von Carola Rakete, dass das danach etwas offener gewesen ist? Nein, also es hat sich im Prinzip nicht viel geändert. Letztendlich gibt es immer noch keine europäische Lösung und Verteilmechanismus. Solange es das nicht gibt, wird sich da auch nicht viel dran ändern und wird sich auch Italien oder die anderen Anrainerstaaten am Mittelmeer da jetzt nicht Hurra schreien und die Leute dann alle aufnehmen. Es kann halt nicht sein, dass die Leute dann alle dort bleiben müssen die nördlichen Staaten sich quasi darauf ausruhen. Das ist dann euer Problem sozusagen in Italien. Es kann halt so nicht weitergehen, das ist klar. Haben Sie ja im letzten Jahr, also 2019, ja durchaus führende Politiker auch in Italien kameratauglich vor das Fernsehen gestellt und haben gesagt, wir wollen jetzt gemeinsam eine Lösung finden, vor allen voran Horst Seehofer, unser Innenminister. Ist das nicht ein Zeichen gewesen, dass man 2020 vielleicht doch hoffen kann, dass es sich etwas bessert? Ich denke mal, er will natürlich auch eine Lösung haben, weil es natürlich auch nicht sein kann, dass sich die Innenminister alle paar Wochen dann wieder zusammenhutzen müssen, um ein paar Dutzend Leute da irgendwie sich zu einigen. Ne? Und das ist natürlich sinnvoll, dass es da mal endlich ein Verteilmechanismus geben soll. Wie sieht so ein Tag auch der Sea-Watch aus? Nun, die Zeiten haben sich ja ein bisschen geändert. Also bis vor 2 Jahren haben ja die Küstenwache von Italien noch Hand in Hand mit uns zusammengearbeitet und auch andere staatliche Akteure und NATO-Schiffe. Die sind ja nun alle nicht mehr vor Ort und nun sind ja nur noch die privaten Seenotretterinnen sind ja die einzigen, die da noch vor Ort sind. Leider ist es so, dass natürlich dadurch, dass wir dann mit den Geretteten dann umherfahren müssen, wir dann natürlich nicht im Einsatzgebiet sein können, um dort weiter Boote zu finden und dann Leute zu retten weiter, die dann natürlich diese Leute dann Pech haben und leider dann auch mal absaufen. Wie sieht Weihnachten auf dem Sea-Watch aus? Einsatz? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, natürlich. Also wir haben genau vor einem Jahr 32 Menschen waren es gerettet aus einem Holzboot. Und die hatten wir dann bis 9. Januar tatsächlich auch an Bord. Also dadurch, dass es dann 32 Leute nur waren, konnten wir sie nachher als Schlechtwetter aufzog tatsächlich im Schiff unterbringen. Das wäre natürlich mit 100 Leuten oder so nicht mehr möglich. Und dann gibt es natürlich ein Problem, da die Leute da auf offenem Deck schlafen müssen. Wir haben dann auch an Heiligabend letzten Jahr dann so ein bisschen Programm gemacht, wollten das natürlich nicht zu christlich halten, weil natürlich nicht alle Christen sind, aber wir haben dann zusammen mit den Leuten gekocht dann an Deck und ich habe dann noch ein Lied gesungen, einen kleinen Fenty auf Platt natürlich, um so ein bisschen die Stimmung dann irgendwie aufzulockern und da haben auch alle dann mitgesungen und eingestimmt und das war schon dann irgendwie ein schöner Abend, aber letztendlich waren die Leute dann immer noch fast 3 Wochen an Bord, ne? Und es hat sich natürlich um die Feiertage dann auch überhaupt nichts bewegt. Das war natürlich sehr frustrierend. Wir konnten die Rettung nicht beenden und zu Hause sitzt die Familie und dann beim Weihnachtsbaum und wir werden alleine gelassen auf dem Schiff, ne? Und das ist leider ein Problem, ne? Wolltest du heute auch noch ein paar deiner Kolleginnen und Kollegen grüßen auf die Familie? Ja, natürlich. Mein Bruder ist auf der Innovation, den grüße ich natürlich gerade, der ist in der Nordsee. Meine Tante Renate in Costa Rica will ich gerne grüßen und natürlich alle anderen Seeleute, die irgendwo unterwegs sind. Alle, die mich kennen natürlich, ich komme ja selber aus der Containerschifffahrt auch und habe die Sendung auch an Heiligabend durchaus das ein oder andere Mal dann gehört über Kurzwelle und ja, genau. Ja, draußen so weit aus dem Meer. mein Lied ganz allein in der heiligen Nacht. Es neigen nicht mehr die Sehnsucht, wie schwer die Menschen so weit auf sich her. Augen so weit auf dem Meer, wo der hat sich einmal zu mir gesellt, möchte gerne Grüße loswerden. Und Frau von Schwarzenberg, Sie haben jetzt sogar gleich zwei liebe Menschen, die Sie grüßen möchten, auf unterschiedlichen Schiffen auch noch. Erzählen Sie doch gerne einmal, um wen es sich erstmal handelt. Ja. Zunächst möchte ich meinen Sohn grüßen, Henning. Lieber Henning, herzliche Weihnachtsgrüße hier aus Leer. Wir denken an dich. Er tut seinen Dienst auf der schwimmenden Lotsenstation Außenweser mit den zugehörigen Tendern. Wir grüßen dich und die Besatzungsmitglieder und natürlich auch die zu übersetzenden Lotsen und wünschen euch heute Abend vor allen Dingen eine ruhige Wetterlage, dass ihr auch ein bisschen Zeit für uns habt. Und als nächstes möchte ich meine Schwiegertochter grüßen, Inka Kostmann, an Bord der Basel Express von Hapag-Lloyd. Sie ist auf dem Weg Richtung China, wahrscheinlich jetzt im Indischen Ozean, so ganz genau weiß ich das nicht, als Chief Mate. Liebe Inka, du möchtest heute Abend wieder für eure Crew eine traditionelle Weihnachtsfeier durchführen und hast das alles toll geplant. Wir drücken dir die Daumen dafür, wünschen dir viel Erfolg, wünschen euch allen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr und hoffen, dich dann im Februar persönlich wieder begrüßen zu dürfen. Ganz vielen Dank für die Grüße aus Emden von Ingrid van Schwarzenberg. Ja, es bleibt auch an so einem Abend festzuhalten bei Grüßen an Bord. Seefahrt war früher gefährlich, ist es ein Stück weit natürlich immer noch und wird es wohl auch bleiben. Man muss immer sehr umsichtig sein und seit vielen, vielen Jahrzehnten auf den Meeren unterwegs. Die Schiffe bei Hartmann Reederei von Alfred Hartmann, dem Reederpräsident, der heute auch hier bei uns ist. Und Anke Borkert ist hier und die möchte, glaube ich, ein paar der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt gerade unterwegs sind, weltweit unterwegs sind, grüßen. Hallo und guten Abend, liebe Hartmann-Crew. Im Namen der Reederei Hartmann aus Leer möchte ich ganz, ganz herzliche Weihnachtsgrüße an alle Kollegen an Bord schicken für ihren Einsatz und für die Arbeit, die sie dieses Jahr geleistet haben und täglich leisten. Möchten wir ihnen ganz besonderen Dank aussprechen. Wir wünschen, dass sie heute Abend eine schöne Feier haben und dass ein bisschen weihnachtliche Stimmung an Bord aufkommt, ganz egal, wo sie heute sind. Haben Sie einen schönen festlichen Abend. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass der Kopf was ganz, ganz Besonderes macht. Haben Sie ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr und natürlich eine sichere Heimkehr. Bei Gruß an Bord schicken wir viele liebe Gedanken raus an alle, die über Heiligabend und Weihnachten nicht zu Hause sein können, wenn wir auf See sind, im Dienst sind. Und in der Regel sind das die Seeleute, die sich dann auf dem Wasser befinden, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die immer mal rein müssen, berufsbedingt. Bei der Marine sind das zum Beispiel die Minentaucher und die Kampfschwimmer. Und bei mir ist Kapitänleutnant Jens Höhler. Herzlich willkommen erstmal. Ja, recht herzlichen Dank. Herr Söhler, Sie sind sowohl als Kampfschwimmer als auch als Minentaucher ausgebildet. Was wird da alles so rumgeschleppt an Ausrüstung und wie schwer wiegt das so ungefähr? Die verwenden verschiedene Tauchgeräte. Das heißt, wenn die an die Kampfmittel ran müssen, diese Kampfmittel, die haben verschiedene Zündsysteme. Die können, haben Akustikzünder, Magnetikzünder, Druckzünder oder eine Kombination daraus. Und damit die sich selber nicht gefährden, wenn sie an so ein System rangehen, haben die halt Tauchgeräte, die antimagnetisch sind und keinerlei Blasen an die Umgebung abgeben und dementsprechend auch geräuscharm sind. Und wie schwer ist das ungefähr? Ja, ich sag mal so zwischen 30 und 60 Kilo, je nachdem, was Sie da mitschleppen. Das ist so ungefähr mein Gewicht, zwischen 30 und 60 Kilo. Aber eher, ich sag mal eher an der 60. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, das ist im Prinzip wirklich ja nochmal, also ja, das ist richtig schwer, vor allem wenn man an Land eben unterwegs ist. Und Sie sagen das gerade so nüchtern, natürlich, denn Sie haben natürlich die Erfahrung, aber wenn man, Sie haben sich ausgedrückt, an das System ran muss, das zu sagen, das ist natürlich lebensgefährlich. Es gibt verschiedene Systeme, wie man dann solche Kampfmittel zur Auslösung bringen kann. Es gibt natürlich Situationen, wo man das nicht machen kann. Als Beispiel, wenn so eine Mine oder ein solches Kampfmittel in einem Hafenbereich liegt oder in irgendeiner Schleuse, dann kann ich nicht vor Ort das System sprengen, sondern muss erstmal sehen, dass ich das so sicher mache, dass ich es erstmal vielleicht mit einer Hebevorrichtung anheben kann, um dann in einen Wasserbereich reinzuschleppen, wo ich es dann neutralisieren kann. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Wie muss man aufgestellt sein, um so einen Job machen zu können? Das stelle ich mir jetzt nicht so, ist nicht für jeden was, ne? Das ist eine Eliteeinheit, muss man auch mal sagen. Man muss Spaß am Tauchen haben. Ja, jeder, der das bei uns macht, egal ob in dem einen Bereich oder im anderen Bereich, der ist freiwillig da. Das heißt, niemand wird dazu gezwungen, sondern das sind alles Leute, die sich für diese Ausbildung beworben haben. Die Auswahl ist sehr hart und sehr umfangreich. Und jeder, der dann am Ende da auch rauskommt, sag ich mal, aus dieser Mühle, der ist wirklich gut. Und dann muss man auch sagen, die wissen, was sie tun. Nun sind Sie selbst nicht nur bei der Marine unterwegs, sondern haben auch privat unterschiedliche Tauchexpeditionen unternommen, Höhlen erforscht, Schiffswracks getaucht. Was begeistert Sie denn daran, dem Wasser so nah zu sein oder im Wasser zu sein an diesem Element? Ja, ich sag mal, für mich ist das schon eine Passion. Also ich sag mal, jeder von den älteren Herren und Damen kennt Jacques Cousteau oder Hans Hass. Diese Filme haben mich damals einfach fasziniert und da fühlte ich mich dann einfach zum Wasser hingezogen und dabei ist es auch geblieben. Und von daher widme ich heute meine gesamte Freizeit eigentlich auch diesem Hobby. Ich sag schon, ist eigentlich schon mehr als ein Hobby. Ist nur Leidenschaft, oder? Das ist schon mehr als eine Leidenschaft. Kostet auch unheimlich viel Geld. Oder ich sag mal so, andere hätten sich dafür ein vernünftiges Auto gekauft. Herzlichen Dank, Kapitänleutnant Jens Hohmann. Wir haben in die Nordsee oder Ostsee in Seenot geraten. Für die sind Sie da. Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz DGZRS. Und das seit über 150 Jahren. Finanziert ausschließlich aus Spendengeldern oder freiwilligen Zuwendungen. Und von der DGZRS jetzt bei uns ist Christian Stiebel. Herzlich willkommen erstmal. Ja, vielen Dank. Und das Jahr ist ja noch nicht ganz zu Ende. Haben Sie trotzdem schon eigentlich einen Überblick, wie viele Einsätze es 2019 gegeben hat? Wir hören mal einmal vorab schon zu Ende Oktober und können sagen, dass es ein sehr arbeitsreiches Jahr war, das 155. unseres Bestehens. Wir haben schon bis Ende Oktober fast 2000 Einsätze gefahren und 3200 Menschen geholfen auf Nord- und Ostsee. Das ist doch sehr viel. Und das tun Sie ja wirklich bei jedem Wetter, ne? Rund um die Uhr steht eine Flotte bereit von rund 60 Seenotrettungskreuzern und Booten an über 50 Stationen am Nord- und Ostsee. Die DGZRS ist damit einer der modernsten Seenotrettungsdienste der Welt und das bedeutet natürlich auch, hin und wieder muss natürlich die Flotte auch mal erneuert werden. So, und da stecken Sie quasi mitten in einem Großprojekt, denn es soll im kommenden Jahr ein neuer Seenotrettungskreuzer in Dienst gestellt werden. Und normalerweise ist es so, dass man dann den Namen erfährt, wenn die Schiffstaufe ist, ne? Und vorher ist das streng gegangen. Das ist aber dieses Mal ein bisschen anders. Mögen Sie ein bisschen erzählen, was ist das für ein neuer Seenotrettungskreuzer? Wichtige Aufgabe für uns, bei 60 Schiffen im Einsatz und einer durchschnittlichen Zeit von 30 Dienstjahren heißt das nach Adam Riese, durchschnittlich zwei pro Jahr müssen wir ersetzen, um nicht irgendwann in den berüchtigten Investitionsstau zu geraten. Tatsächlich ist es auch Tradition bei den Seenotrettern, diesen Namen erst immer im Moment der Taufe zu verraten. Wir haben aber jetzt eine bewusste Ausnahme gemacht. Der neue Seenotrettungskreuzer für die Station Borkum wird den Traditionsnamen Hamburg tragen. Es wird die vierte Hamburg in unserer über 150-jährigen Geschichte sein. Und diesen Namen haben wir ganz bewusst im Vorfeld verraten, um viele Menschen auf diesem Weg zu der neuen Hamburg mitzunehmen. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, denn es gibt, glaube ich, jetzt aktuell schon 180 Namen oder rund 180 Namen von Menschen, die dann auf so kleinen Täfelchen quasi an Bord mitfahren dürfen, ne? Ja, tatsächlich gibt es Menschen, die sich mit einem bestimmten Betrag ab 5.000 Euro für die Seenotretter engagieren. Und wenn sie das für einen Neubau tun, dann kann der eigene Name oder der Name des eigenen Unternehmens oder auch der Name eines bereits verstorbenen Menschen, das wird auch ganz oft gewünscht, kann dann 30 Jahre lang an Bord mitfahren. Und die Schiff Taufe ist in Hamburg am 19. April, das ist der Tag des Hamburg-Marathons. Da gibt es eine Benefiz-Martini in der Elbphilharmonie und dann eben die Schiffstaufe. Und auch wenn der Name des Rettungskreuzes schon feststeht, es gibt aber aktuell noch einen Namenswettbewerb für das Tochterboot der Hamburg. Wer kann da wie mitmachen? Wir sprechen ja mit unserem Wettbewerb, mit dem Spendemanöver. Also sich engagieren kann man auch auf spendemanöver.de. Für die Neue Hamburg sprechen wir ganz viele Menschen an. Nicht nur die Hamburger, sondern die Hamburg-Freunde, die irgendwo im ganzen Land leben können. Und alle, die sich jetzt für das Tochterboot irgendwie engagieren wollen, können sich an diesem Namenswettbewerb beteiligen. Das Tochterboot soll den Namen eines Stadtteils tragen. Aber das ist natürlich noch völlig unklar, auch für uns völlig unklar, welcher Name das werden wird. Dazu wird es unmittelbar in den Wochen vor der Taufe, also es ist noch ein bisschen hin, bis das beginnen wird, einen öffentlichen Wettbewerb geben. Also das kann man im Auge behalten. Ganz herzlichen Dank, Christian Stiepeldahl von der DGZ. Lea. Wir schalten um zu einer Christmette aus der Kirche St. Maria Magdalena in Bochum-Wattenscheid. Ab 23.15 Uhr geht es hier weiter mit Groß an Bord. Ihr habt eure Stimme mitgebracht, aber die Gäste hier unten noch besser.